Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 1803, 877 an Schiller. Lassen Sie mich wissen, wie es Ihnen geht. Mein einziger Trost ist der numismatische Talisman, der mich auf eine bequeme und reizende Weise in entfernte Gegenden und Zeiten führt. Sagen Sie mir, ob Sie etwa heute Abend mich besuchen mögen, wollen Sie aber sich noch in der Stille verschlossen halten, so wünsche guten Erfolg. Weimar, den 6. Januar 1803. G.